Dann erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung zur Aktualität von Johannes Agnolis Transformation der Demokratie. Die findet im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe zum Thema Demokratie statt, die wir als Infoladen dieses Jahr durchführen. Am vergangenen Donnerstag haben wir schon diesen Film gezeigt, wo Agnoli interviewt wird. Und jetzt ist es quasi die zweite Veranstaltung in dieser Reihe. Und da folgen dann hoffentlich dieses Jahr auch noch ein paar weitere Veranstaltungen. Vielleicht kurz was zum Infoladen. Also ihr findet den Infoladen im zweiten Obergeschoss des Conner Islands. Und der hat Dienstag bis Donnerstag 17 bis 20 Uhr geöffnet. Wir haben halt eine große Auswahl auch in aktuellen Büchern, haben wir mehrere tausend. Wir haben sehr viele Broschüren, irgendwie regional und überregional. Und halt auch sehr viele aktuelle Zeitschriften quasi aus Bewegungskontexten, progressiven Sachen im Abo, die könnt ihr da lesen. Bücher könnt ihr einfach so ausleihen, ohne Gebühr. Und wir freuen uns immer, wenn irgendwann mal vorbeikommt. Und wir haben auch tatsächlich Bücher zum heutigen Thema auch im Infoladen, falls ihr euch die ausleihen wollt. Dann freue ich mich, dass wir hier heute Felix Klopotek begrüßen können, der über die Transformation der Demokratie von Agnoli referiert. Vielleicht kurz ein paar Sachen zu ihm. Er lebt gerade halt in Köln, ist Journalist, arbeitet da für ein Lokalblatt, das Kölner Stadtrevue, schreibt auch für Jungle World und Konkret, um den Wortwitz zu machen, sind wir auf ihn aufmerksam geworden in der Reihe, weil er halt dieses Jahr, Ende des vergangenen Jahres, über Transformation der Demokratie einen Artikel geschrieben hat, der hieß Unbehagen in der Demokratie in der Jungle World. Und da sind wir auf die gekommen, ihn doch mal einzuladen. Den Artikel findet ihr auch neben ein paar anderen aktuellen Texten aus der Jungle World von Felix da an unserem Infostand. Genau, die junge GEW unterstützt diese Veranstaltung finanziell, dafür sind wir auch sehr dankbar. Und bevor wir anfangen, würde ich euch noch bitten, bei der Veranstaltung nicht zu rauchen. Und als Info, wir zeichnen jetzt erstmal den Vortrag auf und die Diskussion dann wahrscheinlich nicht. So. Ja, ich habe mich tatsächlich über die Einladung vom Infoladen hier sehr gefreut, weil ich in Köln mit der TTE-Bücherei, verbunden bin. Und der Infoladen und die TTE-Bücherei in Köln sind sozusagen in einem Verbund von linken Bibliotheken, Archiven. Es gibt aber auch eine innere Beziehung sozusagen, denn die TTE-Bücherei ist maßgeblich von, Leipziger Dissidenten aufgebaut worden oder mit aufgebaut worden. Es gab in den 70er Jahren hier in Leipzig eine oppositionell-sozialistische Zelle, jetzt nicht angebunden an eine künstlerische Szene, wie das man vielleicht naheliegend findet für die DDR, sondern es waren junge Leute, Arbeiter und Studierende, und die unter der Anleitung eines alten KPD-Kaders, der schon in den frühen 50er Jahren, ich glaube unmittelbar nach der Gründung der SED, weggesäubert wurde, weil er mit dem Kurs nicht einverstanden war, nicht ein Wohlland Soziologe. Und der wurde dann gewissermaßen nach Leipzig strafversetzt und musste hier als Automechaniker arbeiten. Und der hat dann ganz behutsam natürlich, man war völlig berechtigterweise paranoid, dann so eine Zelle aufgebaut, hat Trotzki gelesen, war ganz wichtig, Bürokratiekritik. Und als 1976 oder 77 diese Geschichte mit Rudolf Barbo war, also als das Buch erschien, Die Alternative, die ja eigentlich auch im Kern der Versuch ist, eine Art Selbstkritik der DDR-Elite. Rudolf Barrow war ein mit höheren Planungsaufgaben betrauter Ingenieur. Und in diesem Buch, die Alternative, entwickelt er sozusagen von seinem Standpunkt aus eine Kritik der Produktionsweise im Realsozialismus. Ist wirklich nicht uninteressant. Das ist natürlich ein historisches Dokument und man kann damit heute eins zu eins recht wenig anfangen, aber es ist lesenswert unter historischen Gesichtspunkten. Der wurde verhaftet, ordentlich drangsaliert, und das war sozusagen für diese Gruppe der Startschuss. Man setzte also auf eine große Empörungswelle im Proletariat, was sich natürlich als Irrtum erweisen sollte. Der Startschuss, aktiv zu werden, und plante eine Flugblattaktion Freiheit für Rudolf Barrow, Die Staatssicherheit hatte sich an den Rändern dieser Zelle schon frühzeitig festgesetzt. Das Ganze flog also auf. Ich glaube, es wurde kein einziges Flugblatt verteilt. Und die Mitglieder kamen nach Bautzen in Einzelhaft und wurden dann freigekauft, abgeschoben. Darunter auch dann mein Freund Günther, der dann mit seiner Familie in Köln landete und dann dort dann auch mit anderen Leipzigern die TTE-Bücherei aufbaute. Günther ist also bis heute ein Linker, ein Anarchist geblieben, allerdings in Berlin aktiv, wo er Leipziger Lokalpatriot ist. So, und in dem Sinne freue ich mich das tatsächlich, dass es sozusagen eine Bindung zwischen, auf dieser Ebene eine Bindung zwischen Köln und Leipzig gibt. Da ihr ja dann sagtest, es gibt ja auch ein Interesse, sich geschichtliche Dokumente anzueignen, das vielleicht so auch als meinetwegen Fingerzeig für auch eine lohnenswerte Geschichte. Die Geschichte dieser Gruppe ist tatsächlich auch dokumentiert, da gibt es, glaube ich, ein Buch drüber. Ist auch in den einschlägigen DDR-Lexika verzeichnet, also nicht ganz unbekannt. Einen anderen Bezugspunkt möchte ich gerne auch erwähnen, was mir auch ein persönliches Anliegen ist, denn in Leipzig ist in den 20er Jahren eine der ersten und eigentlich auch bedeutendsten Arbeiten über den marxistischen Staatsbegriff und das Verhältnis Marxismus-Diktatur erschienen. Eine war sogar eine Dissertation von einem sehr begabten Marxisten namens Akadi Gurland. Das ist ein großes Unding, also einer der großen Schweinereien der Theoriegeschichte der Linken, dass man eigentlich über ihn heute, er hat natürlich seinen Wikipedia-Eintrag, schon klar, aber dass man über ihn eigentlich nichts weiß. Es liegt natürlich auch daran, dass er Zeit seines Lebens SPD-Mitglied geblieben ist. In den 20er Jahren konnte man als Marxist in der SPD oder musste man vielleicht sogar als Marxist in die SPD gehen wegen der Stalinisierung der KPD. Und wenn man dann nicht in diesen kleinen Sekten oder in diesen Zwischengruppen wirkungslos bleiben wollte. Er war also Zeit seines Lebens ein Sozialdemokrat, politisch organisiert, aber als Wissenschaftler Marxist. War federführend, das wird sehr häufig vergessen, federführend an der ersten völlig unbekannten, weil abgebrochenen, manche sagen sogar unterdrückten, ersten Antisemitismusstudie des Instituts für Sozialforschung beteiligt, die 1941 in New York entstanden ist. Da gibt es wissenschaftspolitische Kontroversen, inwiefern also Horkheimer und Adorno gegen die New Yorker, das war eine New Yorker Gruppe, da gehörte auch der Franz Neumann dazu, zum Beispiel. Inwiefern gegen die aus L.A. gegen die New Yorker intrigiert haben. Das war eben vielleicht zu marxistisch. Und das Ganze aber, seine Arbeit, ist tatsächlich zugänglich. Insofern nämlich, dass die Frankfurter Universitätsbibliothek, die den Nachlass Max Horkheimers besitzt, im Prinzip den ganzen Nachlass, wenn da nicht Persönlichkeitsrechte drauf liegen, eingescannt und veröffentlicht hat. Man findet es nicht mit Suchbefehlen, man muss richtig lange rumfummeln und suchen. Dann stößt man auch auf diese Antisemitismus-Studie von 1941. Die zweite ist ja dann Studies of Authoritarian Personality, die dann eigentlich nicht mehr unter Beteiligung dieser New Yorker stattgefunden hat. So, und Leipzig war in den 20er Jahren ein Zentrum des Linkssozialismus. Die Leipziger Volkszeitung, die es dem Namen nach wie heute noch gibt, wie ich heute mitbekommen habe, war damals ein führendes Blatt der marxistischen SPD-Opposition und der Akadi Gurland war dort Leitartikler. Also auch das wirklich, das Buch, das heißt Marxismus und Diktatur, auch das also ein wirklich ganz lohnenswerter, sehr, sehr interessanter Gegenstand, wenn man ein wenig in die Geschichte, auch in die Geschichte der marxistischen Staatskritik einsteigen möchte. Vor einem halben Jahr war ich auch in Leipzig, das ist sozusagen der dritte Anknüpfungspunkt, und habe da, ich habe vergessen mal den Namen, das ist da gegenüber den Tierkliniken in diesem Club, im Rahmen einer, wie ich fand, sehr, sehr guten Vortragsreihe zur Oktoberrevolution über die rätekommunistische Kritik an der Oktoberrevolution referiert. Und Im Prinzip, vielleicht war ja einer da von euch, im Prinzip kann ich direkt da einsteigen, wenn wir über die Transformation der Demokratie reden. Denn die Demokratie oder das also die Demokratie als, ich sag mal, Form, nicht als eine Strategie, aber die Demokratie als Form wird tatsächlich erstmals problematisiert auf einer breiten, theoretisch soliden Ebene innerhalb der Linken, also innerhalb der Arbeiterbewegung, zu einem Zeitpunkt, als sich die Involutionstendenzen der Dritten Internationale und der Kommunistischen Partei Russlands, der Bolschewiki, abzeichnen. Das heißt also, die Kritik, die natürlich erstmal eine strategische ist, die aber schon eingedenk hat, dass jeder strategische Fehler, jedem strategischen Fehler, ein Fehler in der Theorie zugrunde liegt. Die Kritik, die sich also daran anknüpft, an dieser Involution, und aus der dann später, 200 Jahre später, dann der Rätekommunismus wird, hat tatsächlich die Demokratie und den Parlamentarismus zum Gegenstand. Und ich kann mal als Überleitung einige Passagen vorlesen, die Anton Pannekoek, sozusagen der führende Theoretiker des Rätekommunismus, der aber damals noch keiner war, zu dem Zeitpunkt, wo er die formuliert hat, aufgeschrieben hat in einer Schrift mit einem Titel, den sich heute natürlich keiner mehr trauen würde, zu Recht auch, nämlich Weltrevolution und kommunistische Taktik. Sozusagen das Gründungsdokument der linksradikalen Kritik am Leninismus oder am Bolschewismus. Im Gegensatz zu der starken, scharfen Hervorhebung der neuen Prinzipien, nämlich Sowjetsystem und Diktatur, die den Kommunismus von der Sozialdemokratie trennen, lehnt der Opportunismus in der Dritten Internationale sich möglichst an die aus der Zweiten Internationale überkommenen Kampfformen an. Nachdem die russische Revolution den Parlamentarismus durch das Sowjetsystem ersetzt und die Gewerkschaftsbewegung aus den Betrieben aufgebaut hatte, war das erste Streben in Westeuropa, diesem Beispiel nachzufolgen. Die Kommunistische Partei Deutschlands boykottierte die Wahlen für die Nationalversammlung und propagierte den sofortigen oder allmählichen organisierten Austritt aus den Gewerkschaften. Als aber die Revolution 1919 zurücklief und stagnierte, leitete die Zentrale der KPD eine andere Taktik ein, die auf die Anerkennung des Parlamentarismus und die Unterstützung der alten Gewerkschaftsverbände gegen die Unionen hinauskam. Das wichtigste Argument dabei ist, dass die Kommunistische Partei die Führung mit den Massen, die Fühlung mit den Massen nicht verlieren darf, die noch völlig parlamentarisch denken, die durch den Wahlkampf und durch Parlamentsreden am besten zu erreichen sind und die durch massenhaftes Eintreten in die Gewerkschaften, deren Mitgliederzahl auf 7 Millionen gesteigert hatten. Diese Argumente sind am schärfsten formuliert und zusammengestellt von unserem Freund Karl Radek, dessen in der Berliner Gefangenschaft verfasste Schrift »Die Entwicklung der Weltrevolution und die Aufgabe der Kommunistischen Partei« als die Programmschrift des kommunistischen Opportunismus anzusehen ist. Hier wird dargelegt, dass die proletarische Revolution in Westeuropa ein lang andauernder Prozess sein wird, in welchem der Kommunismus alle Mittel der Propaganda benutzen soll, in welchem Parlamentarismus und Gewerkschaftsbewegung die Hauptwaffen des Proletariats bleiben werden und daneben als neues Kampfobjekt die allmähliche Durchführung der Betriebskontrolle. Der Widerspruch, jetzt ein Sprung, es gibt keinen zusammenhängenden Text, der Widerspruch zwischen der geistigen Unreife der Macht bürgerlicher Tradition im Proletariat und dem raschen wirtschaftlichen Zusammenbruch des Kapitalismus ist kein zufälliger Widerspruch, da in einem blühenden Kapitalismus das Proletariat die geistige Reife zur Herrschaft und Freiheit nicht erwerben kann, kann nur gelöst werden durch den revolutionären Entwicklungsprozess, in dem spontane Erhebungen und Ergreifungen der Herrschaft mit Rückschlägen abwechseln. Es macht einen Verlauf der Revolution, bei dem das Proletariat lange Zeit immer vergebens mit allen alten und neuen Mitteln des Kampfes gegen die Kapitalburg stürmt, bis sie schließlich und dann erobert, endgültig erobert wird, wenig wahrscheinlich. Und damit fällt auch die Taktik des langwierigen, kunstvollen, der langwierigen, kunstvollen Belagerung, die in Radeks Ausführungen dargelegt wird. Das Problem der Taktik ist nicht, wie möglichst rasch die Macht zu erobern ist, wenn sie nur erst eine Scheinmacht sein kann, sondern wie in dem Proletariat die Grundlagen für die dauernde Macht der Klasse auszubilden sind. Keine entschlossene Minorität kann die Probleme lösen, die durch die Aktivität der ganzen Klasse gelöst werden können. Wenn die Bevölkerung scheinbar gleichgültig eine solche Machtergreifung über sich ergehen lässt, so bildet sie doch nicht eine wirklich passive Masse, sondern ist, soweit nicht für den Kommunismus gewonnen, zu jedem Augenblick fähig, als aktive Gefolgschaft der Reaktion über die Revolution herzufallen. Wenn das Proletariat in einer gewaltigen Erhebung die bankrotte Herrschaft der Bourgeoisie zerschlägt und seine klarste Vorhut, die Kommunistische Partei, die politische Leitung übernimmt, dann hat sie nur eine Aufgabe, alle Mittel anzuwenden, die Ursache der Schwäche des Proletariats vorzuschaffen und seine Kraft zu steigern, damit es im revolutionären Kämpfen der Zukunft im höchsten Grade gewachsen ist. Dann gilt es, die Massen selbst zur höchsten Aktivität zu bringen, ihre Initiative anzustacheln, ihr Selbstvertrauen zu heben, damit sie selbst die Aufgaben ins Auge fassen, die in ihre Hand gelegt werden, denn nur so können diese gelöst werden. Dazu ist nötig, das Übergewicht der überlieferten Organisationsformen und der alten Führer zu brechen, also auf keinen Fall mit ihnen eine regierungsfähige Koalition bilden, die nur das Proletariat schwächen kann, die neuen Formen auszubauen, die materielle Macht der Massen zu festigen. Nur dadurch wird es möglich sein, die Produktion neu zu organisieren. Noch ein Schlusszitat. Wir reden hier nicht über die Frage, weshalb der Parlamentarismus als Regierungssystem nicht zur Selbstregierung der Massen taugt und dem Sowjetsystem weichen muss, sondern über die Benutzung des Parlamentarismus als Kampfmittel für das Proletariat. Als solche ist der Parlamentarismus die typische Form des Kampfes mittels Führer, wobei die Massen selbst eine untergeordnete Rolle spielen. Seine Praxis besteht darin, dass Abgeordnete, einzelne Personen den wesentlichen Kampf führen. Es muss dies daher bei den Massen die Illusion wecken, dass andere den Kampf für sie führen können. Früher war es der Glauben, die Führer könnten durch die Arbeiter wichtige Reformen im Parlament erzielen. Oder gar trat die Illusion auf, die Parlamentarier könnten durch Gesetzesbeschlüsse die Umwälzung zum Sozialismus durchführen. Heute, da der Parlamentarismus bescheidener auftritt, hört man das Argument, im Parlament könnten die Abgeordneten Großes für die Propaganda des Kommunismus leisten. Immer fällt dabei das Hauptgewicht auf die Führer und es ist selbstverständlich dabei, dass Fachleute die Politik bestimmen, sei es auch in der demokratischen Verkleidung der Kongressdiskussionen und Resolutionen. Die Geschichte der Sozialdemokratie ist eine Kette vergeblicher Bemühungen, die Mitglieder selbst ihre Politik bestimmen zu lassen. Wo das Proletariat parlamentarisch kämpft, ist das alles unvermeidlich, solange die Massen noch keine Organe der Selbstaktion geschaffen haben, also wo die Revolution noch kommen muss. Sobald die Massen selbst auftreten, handeln und dadurch bestimmen können, werden die Nachteile des Parlamentarismus überwiegen. So, und das war für Panikuk im damaligen Zeitalter der Massenstreiks der Fall. Das wäre sozusagen die historische Tradition oder die historische Kontinuität, in der eine Schrift wie die Transformation der Demokratie von Johannes Anjoli steht. Aber sie steht natürlich nicht in einer persönlichen Kontinuität. Also ich denke nicht, dass Johannes Anjoli also viel von Panikuk wusste. Auf keinen Fall wusste er etwas, als er die Transformation der Demokratie geschrieben hat. Ich glaube, dass er sich so in den 70er Jahren sicherlich, als es auch alles erhältlich war, also als die linken Büchermärkte kurzzeitig überschwemmt ist, sich auch mit Panikuk auseinandergesetzt hat. Aber es spielt jetzt sozusagen für ihn selber keine Rolle. Johannes Anjoli war, das ist, glaube ich, mittlerweile hinreichend bekannt. Ich gehe aber gleich trotzdem noch ein bisschen ins Detail, weil es tatsächlich ganz interessant ist, war überzeugter Faschist. Also er war kein Mitläufer und auch keiner, der sozusagen dann rechtzeitig ausgestiegen ist, weil er es dann bemerkt hat. Nein, er war tatsächlich in seiner Jugend ein begeisterter Jungfunktionär der italienischen Faschisten. Jetzt habe ich jetzt auch einfach vorausgesetzt, dass wir wissen oder dass ihr wisst, dass Johannes Agnoli gebürtiger Italiener ist. Er kommt aus Südtirol, allerdings nicht aus einer deutschen Familie oder einer deutschsprachigen Familie, sondern schon aus einer italienischen Muttersprachler gewesen. Aber sozusagen die vermittelte Nähe zur deutschen Kultur war für ihn sozusagen das Prägende. Er hatte eine wirklich glühende Germanophilie, die er auch bis zu seinem Tod eigentlich behielt. Und Johannes Agnoli war, wie gesagt, ein glühender Faschist. Und er hat sehr viel dafür getan, im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Wehrmacht zu kämpfen. Das war nämlich nicht möglich, weil er ja Ausländer war. Er hat sich also bei der Waffen-SS angemeldet. Dadurch ist das, ich glaube, von Götz Ali kolportierte Gerücht, das ist ein Gerücht, entstanden, er sei Mitglied der Waffen-SS gewesen. Aber damals war sozusagen die Waffen-SS die Scharnierstelle, wo man als Europäer auch um Eintritt in die Wehrmacht bitten konnte, sage ich mal, oder die Aufnahme, um Aufnahme bitten konnte. Er hat sich also über die Waffen-SS bei der Wehrmacht beworben und ist dort in Jugoslawien zur Partisanenbekämpfung eingesetzt worden. Er war nicht aktiv, also das ist, soll jetzt nichts beschönigen, er war nicht aktiv an der Waffe, er war Fernmelder, war sozusagen also hinter der Front und soweit es dokumentiert ist oder soweit ich das aus der Biografie, die seine Frau, die sehr gut ist und die auch sehr ehrlich ist, über ihn verfasst hat, ersichtlich ist, war das auch eine Truppe oder eine Abteilung, von die sich größere Kriegsverbrechen offensichtlich nicht schuldig gemacht hat. Es ist aber nicht zum Beschönigen, das ist klar. Anfang Mai 1945 gerät er in Kriegsgefangenschaft und weil er halt auch in dieser speziellen Einheit war, war die Kriegsgefangenschaft auch ein bisschen länger. Er kam nach Ägypten. Aus dieser Zeit sind zahlreiche Dokumente seiner Deutschlandbegeisterung erschienen. Er lernt dort richtig, natürlich dann im Umgang mit den anderen deutschen Gefangenen, lernt er dort die deutsche Sprache in ihren Subtilitäten, schreibt Gedichte, schreibt, die sind hier auch zitiert in diesem Buch, sehr schwülstige philosophische Abhandlungen über die großen Dinge, das heißt auch die großen Dinge, und hat, übrigens, du hast ihn Agnoli ausgesprochen, er heißt Agnoli, aber er hieß in der Wehrmacht tatsächlich, wurde sein Name germanisiert, da hieß er tatsächlich Johann Agnoli. Und sein Wunsch war es, nach Deutschland zu kommen. Er hat sich also nach Deutschland entlassen aus der Kriegsgefangenschaft und auch nach Urach in die Schwäbische Alb und auch dort die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, die er nicht sofort bekam, aber als Angehöriger der Wehrmacht relativ schnell bekam. Er hat auch davon gelebt, dass es eine Kriegsgefangenenentschädigung für Wehrmachtsangehörige gab. Damit hat er sich ein bisschen sein Studium finanziert. Er arbeitet zunächst arbeitet in einem Sägewerk und schreibt sich dann 1949 in Tübingen ein und studiert Philosophie. Also man kennt Johannes Agnoli als Politikwissenschaftler, aber er hat Philosophie studiert. Und sozusagen geschummelt. Er hat nämlich einfach bei der Prüfung angegeben, dass er auch sozusagen, jetzt kriege ich es nicht ganz zusammen, auch im Fach Politikwissenschaften sozusagen geprüft werden möchte, obwohl er das nie studiert hatte. Und so kam es, dass er dann auch darin geprüft wurde. 1951, nach 2 Jahren, war er mit dem Studium fertig und hat seine Dissertation geschrieben, die nicht veröffentlicht wurde, die aber tatsächlich ganz interessant ist, wenn man sie sich über eine Universitätsbibliothek ausleiht, über den Begriff des Rechts bei dem italienischen Spätaufklärer Gian Battista Vico. Ein Philosoph, der auch für Marx eine sehr, nicht nur sehr, aber eine größere Rolle gespielt hat, weil sich bei Ihnen schon gewisse Gedankengänge des historischen Materialismus vorweggeprägt finden. Die Zeitbezogenheit, Geschichtlichkeit alles Denkens, alles Handelns, darum dreht sich so ein bisschen das philosophische Werk von Vico. Das ist für Materialisten ganz interessant und sehr aufschlussreich. 1957 ist er dann promoviert. Ich lese mal, er selber hat, das bestätigen Schüler, Kollegen aus seiner faschistischen Vergangenheit, nie ein Hehl gemacht. Natürlich ist es einige Jahre nach seinem Tod, es musste irgendwann kommen, skandalisiert worden, unter anderem von der FAZ, unter anderem von Wolfgang Kraushaar, Götz Ali natürlich, der aber sozusagen auch immer ja so seinen eigenen Maoismus irgendwie, der sehr müde war und sehr grob und sehr gemein. Da muss er sich irgendwie wohl sein Leben lang dran abarbeiten und hat dann auch so ein paar Sachen über Anjoli kolportiert. Mir hat zum Beispiel einer erzählt, sozusagen einer von damals, also auch ein 68er, dass diese Geschichte mit der Waffen-SS, dass Anjoli darüber offen gesprochen hatte. Und so bestand jetzt nun auch die Übung darin, von Leuten wie Wolfgang Kraushaar oder zum Beispiel einem Politikwissenschaftler namens Rainer Blasius Bezüge herzustellen zwischen der faschistischen Parlamentarismuskritik, wie es sie in Italien gegeben hat, und seiner und Anjolis Parlamentarismuskritik. Ich würde das bestreiten, wissenschaftlich. Ich habe das nicht gefunden. Ja, er zitiert diesen Wilfredo Pareto, der nicht nur ein Grenznutzen-Theoretiker war, sondern faschistischer Staatsrechtler. Aber ganz eindeutig, sage ich mal, also der Kontext ist ganz eindeutig, es ist kein konstitutiver Baustein seiner Parlamentarismuskritik, sondern er benutzt ihn, um zu zeigen, seht her, die Faschisten haben das Problem der Involution schon oder haben sozusagen die Segnung der Involution, was das ist, komme ich gleich zu, schon begriffen. So, um diese ganze Ambivalenz dieser Figur nochmal aufscheinen oder nochmal deutlich werden zu lassen, möchte ich einen Leserbrief zitieren, den ein Professor Dr. Jürgen Frese am 12.12.2006 der FAZ zugesandt hat, anlässlich einer Faschismusentlarvung Johannes Anjolis. Jürgen Frese muss man nicht kennen, war auch ein 68er und hat insofern eine gewisse Wichtigkeit, weil er in Bielefeld an der Entwicklung der Systemtheorie, Stichwort Niklas Luhmann und so, beteiligt war. Aber ansonsten ist der für unsere Belange völlig uninteressant. Bis auf diesen Leserbrief. Johannes Anjoli habe ich Anfang 1958 in Flotow als Westfalen als mitreißenden Referenten auf einer Tagung des gesamteuropäischen Studienwerks für westfälische Abiturienten kennengelernt. Beim abendlichen Rotwein hat er mit uns 18-Jährigen nicht nur Kampflieder der Roten im spanischen Bürgerkrieg eingeübt, sondern auch sehr freimütig über die Ambivalenzen seiner Südtiroler Herkunft, seiner Aktivitäten in faschistischen Organisationen und seine immer noch nicht ganz erloschene Sympathien für Mussolinis radikal-faschistische Repubblica Sociale Italiana erzählt. Es ist diese berüchtigte Republik von Salo, der sozusagen Pasolini diesen Film gewidmet hat, ne? Die 100 Tage von Salo. Anjoli beschrieb auf unsere erstaunten Rückfragen plastisch, wie es wenigstens noch 1958 in Italien möglich war, dass er und seine sozialistischen Genossen zusammen mit Intellektuellen aller Richtungen, die sich in ihren Zeitungen vehemente Verbalkämpfe lieferten, gleichwohl abends in römischen Cafés friedlich streitend um einen Tisch beieinander sitzen konnten. Der ideologische Antiliberalismus koexistierte mit praktisch geübter Liberalität. Seine Botschaft war evident, also Anjolis Botschaft war evident. In Deutschland ist dergleichen undenkbar, weil deutsche linke Intellektuelle als totalitäre Moralisten niemals mit Faschisten kommunizieren könnten und das sei schlimm. Der Brief geht dann noch weiter, wo er dann auch nochmal auf diesen Bezug eingeht, ob also jetzt tatsächlich sich faschistische Elemente in seiner Parlamentarismuskritik befinden. Also, Johannes Agnoli ist so gesehen kein Genosse von uns. Und Thomas Ebermann hat auf der Veranstaltung gesagt in Berlin, die auch anlässlich der 50-Jahr-Feier der Transformation der Demokratie stattfindet, es wäre auch nicht schade gewesen, wenn er einfach erschossen worden wäre von einem Partisanen. Es war sogar geplant, er sollte umgebracht werden, aber der Täter, sag ich mal, zögerte die Tat umzusetzen. Wann ist Johannes Agnoli denn eigentlich dann ein Linker geworden? Ja, das ist eine gute Frage. Es bleibt ein bisschen diffus. Ein ganz wichtiger Schritt oder ein ganz wichtiger Übergang ist tatsächlich die Frage der deutschen Einheit. Denn in Westdeutschland offensiv für die deutsche Einheit zu sein, war im Adenauer-Deutschland eher ein Akt, natürlich die ganzen Nazis, klar, die ganzen Revanchisten, aber auf politischer Ebene eher ein Akt der Linken. Nämlich die Einheit Deutschlands war verbunden mit Neutralität, also keine Einbindung in einen der Blöcke, das heißt also Demilitarisierung, war verbunden mit der Hoffnung, dass dadurch wieder eine starke, geeinte Arbeiterbewegung entstehen würde. Und für Agnoli ganz wichtig, die Verhinderung der katholischen Restauration, die Adenauer war ganz offen Betrieb. Und die in den 60er Jahren in den Begriff der vermirrten Gesellschaft, so haben das die Konservativen damals gesagt, also sozusagen eine Neostandesgesellschaft mündete. Die formierte Gesellschaft, Linke sprachen damals vom CDU-Staat, gibt auch einen ganz interessanten Sammelband zur Kritik des CDU-Staates. Er wird 1957 SPD-Mitglied, auch um sozusagen sich gegen Adenauer abzugrenzen, und verfolgt eigentlich nicht besonders enthusiastisch seine akademische Karriere. 1959 landet er dann aber sozusagen ein Sechser im Lotto. Er schreibt das sicherlich bis heute wichtigste Dokument der Tocqueville, also Alexis de Tocqueville, der große französische Demokratietheoretiker und Kritiker 19. Jahrhunderts aus aristokratischer Position. Er schreibt, wenn man so will, das wichtigste Dokument der deutschen Rezeption Tocquevilles. Ein nicht länger als 50 Seiten umfassender Aufsatz, der bis heute in jeder Tocqueville-Ausgabe, zumindest in diesen DTV-Ausgaben, nachgedruckt wird, aber ohne Agnoli zu nennen, denn sein damaliger Professor Theodor Eschenburg, bekannter Politologe, auch mit einer bunten oder einer braunen Nazi-Vergangenheit, hatte diesen Text unter seinem Namen veröffentlicht und bis heute wird er auch so publiziert mit Theodor Eschenburg. Aber er stammt wortwörtlich, vielleicht hier und da ein kleines Redigat von Agnoli. In akademischen Kreisen hat sich das aber rumgesprochen und so kommt es, dass also Agnoli Assistent in Köln wird. In Köln wird er tatsächlich Opfer der katholischen Restauration. Er wird entlassen 1962 von der Hochschule in Köln, ein erdrückendes katholisches Milieu. Kann man in den ganzen Böll-Romanen nachlesen. Hat man keine Vorstellung mehr von. 1961 wird er aus der SPD ausgeschlossen, schon jetzt als Marxist. Da ist er schon, versteht er sich schon als Marxist, weil er den SDS unterstützt hat. Damals gab es, nach Bad Godesberg, gab es einen Unvereinbarkeitsbeschluss zwischen SPD und SDS. Das macht Furore, und zwar bei Wolfgang Abendroth. Wenn man so will, also auch einer, der aus der SPD rausgefeuert wird und der wichtige SDS-Protégé. Der wichtige SDS-Unterstützer in der Zeit. Wolfgang Abendroth, der einzige Marxist mit Lehrstuhl, ständig in der Bundesrepublik in den 50er Jahren, ständig angefeindet, auch immer mit einem Bein wegen DDR-Kontakten im Knast, vermittelt Agnoli ans OSI, ans Otto-Suhr-Institut, das ja immer so das Gerücht, immer so den Ruf hatte, besonders marxistisch zu sein. Es lag aber immer nur an 3 oder 4 Professoren, das war nie die Mehrheit. wo er Assistent von Ossip K. Flechtheim wird und von Ernst Fränkel gefördert wird. Jetzt habe ich die Namen Abendroth, Flechtheim und Fränkel deshalb erwähnt, weil es sich hier um Migranten, Emigranten, Flüchtlinge, Abendroth, KZ-Insassen, oder er war auch dann in einem Strafbataillon, handelt, also um Antifaschisten, die tatsächlich an Anjoli sein antifaschistisches Engagement geschätzt haben und seine Auseinandersetzung mit dem Faschismus. Insbesondere Ernst Fränkel, der vielleicht bekannt ist, der hat dieses Buch Der Doppelstaat geschrieben, kommt aus der sozialistischen Justizbewegung der Weimarer Republik und schreibt also dieses Buch Der Doppelstaat über den NS, wo er sozusagen die Parallelität zwischen dem Fortbestehen gewisser bürgerlicher Konventionen auf der einen Seite und dem vollständigen Zerfall des Staatsapparates, also sozusagen die Entwicklung des Unstaates der Nationalsozialisten beschreibt. Auch ein sehr wichtiges Dokument der Faschismusanalyse. War sehr links, der Ernst Fränkel, dann später überhaupt nicht mehr sehr links, als er nach Deutschland zurückgekehrt ist. Allerdings jemand, der, wenn man so will, da sieht man ja, er hat Anjoli gefördert, sehr wichtig war, unabhängige, nicht revanchistische Geister zu fördern und ihnen Stellen zu verschaffen. Anjoli macht 1965 im Rahmen seiner Assistentenstelle bei Ossip K. Flechtheim eine empirische Untersuchung über das Politikverständnis von Bundestagsabgeordneten, über das Demokratie- und Politikverständnis von Bundestagsabgeordneten. Daraus, also er kriegt sozusagen einen intimen Einblick in die Funktionsweise des Parlaments. Daraus entwickelt er einen Aufsatz, der Herrschaft und Verfassung heißt. Den trägt er 1966 in Köln vor. Im Publikum sitzt Peter Brückner, der von diesem Aufsatz, es ist die Frühform der Transformation der Demokratie, extrem begeistert ist und gesagt hat, ich muss diesen Aufsatz in einen Sammelband integrieren, wir müssen das rausbringen. Der Sammelband wird auch wegen dieses Aufsatzes abgelehnt, sollte bei Fischer erscheinen, vordergründig nicht aus politischen Gründen, aber nun ja. Und Brückner sagt, dann ziehen wir das beide gemeinsam durch und verständigen sich mit einem damals gerade frisch entstandenen kleinen APO-Verlag, Flugschriften Voltaire-Flugschriften, dass die das veröffentlichen sollen. Herrschaft und Verfassung von Anjoli und ein Aufsatz von Peter Brückner. Der Verleger findet diesen Titel ein bisschen beliebig und stößt auf die erste Zwischenüberschrift. Herrschaft und Verfassung, ein bisschen beliebig, stößt auf die erste Zwischenüberschrift, Transformation der Demokratie, das ist der Buchtitel. Anjoli arbeitet an seiner Habilitation, ist also erstmal völlig abgemeldet, ist gar nicht in Deutschland, recherchiert faschistische Literatur in Italien. Und da passiert der 2. Juni 1967. Daraufhin schreibt Peter Brückner den heute völlig vergessenen, damals sehr wichtigen Aufsatz Die Transformation des demokratischen Bewusstseins als Komplementärstück der Parlamentarismuskritik. Sozusagen eine Mentalitätsstudie Deutschlands angesichts des, ja, wie man damals ja sagte, nicht erklärten Notstandes während und nach dem 2. Juni. Das Buch wird veröffentlicht im Herbst und es wird sofort begriffen als die Schrift, die die Erfahrungen der Studentinnen und Studenten reflektiert, aufnimmt, katalysiert, zum ersten Mal eine Art Programmschrift fasst und eigentlich auch klare Zielvorstellungen gibt, wie eine weitere Politik, nämlich außerparlamentarisch, antiparteilich, nicht antigewerkschaftlich, noch nicht, auszusehen hat. So kommt dieser Titel, der uns gar nicht aus der Zeit ist, so kommt dieser Titel, die Bibel der APO. Bezieht sich dann übrigens immer nur auf den Aufsatz von Anjoli, der von Brückner wird sehr, sehr schnell vergessen. Peter Brückner nicht, der wird weiß Gott nicht vergessen, ist aber eine andere Geschichte. Da würde ich mich jetzt verzetteln. Also, dass es als Bibel der APO bezeichnet wird, daher kommt das. Von diesem, dass die Leute darin sozusagen ihre Erfahrungen theoretisch gespiegelt, aufgenommen, katalysiert und sozusagen auf ein neues Programm hin ausgerichtet wiederfinden. Ich glaube, es war Klaus Bittermann, der 1990 Verleger von Edition Diamant anlässlich der Neuveröffentlichung der Transformation der Demokratie dann in die Welt gesetzt hat, die Bibel der APO. Ja, ich werde jetzt im Folgenden einen kleinen Durchgang machen durch die Transformation der Demokratie. Und wenn dann noch Zeit ist oder wenn dann noch irgendwie Luft und Lust ist, kann ich noch eigene Sachen beisteuern, die so ein bisschen dann auf die Aktualisierung dann hinausläufen. Nicht so eine billige Aktualisierung, wie man halt einen Computer updatet, sondern in dem Sinne, ja, es gilt ja nicht der Spruch, was hat der und der uns heute noch zu sagen, sondern genau umgekehrt, wie sieht die Welt aus, wenn wir uns dessen Brille aufsehen? Und das habe ich also, ne, man muss sozusagen die Perspektive von jemandem einnehmen, um zu sehen, wie weitreichend und wie vollständig die Welterklärung ist. Und in dem Sinne könnte ich noch, wenn die Zeit bleibt, auf den Begriff der Mitte eingehen und dann noch, was eigentlich ja auch ein bisschen noch in einem Vortragstext, in einem Ankündigungstext auftaucht, über dieses Comeback der Demokratie, das wir ja in diesen Tagen erleben und das ja jeder für sich beansprucht, ob AfD, ob der Hamburger Innensenator oder natürlich auch die Linke. Also wir gucken einfach, wie weit wir kommen. Ne? Ich möchte noch einen wichtigen Hinweis vorweg schicken, den ich ganz interessant finde, den sein Freund und Kollege, auch ein sehr, sehr interessanter Typ, Wolf-Dieter Nahr, mal gegeben hat. Er schrieb nämlich, aller Ableitungs- und Prinzipienmechanik abhold, gehört es zu Johannes Anjolis Theorie und Praxisverständnis, dass der jeweilige historische Kontext spezifisch als ein definitionsmächtiger Faktor zu beachten ist. Das klingt ein bisschen nüchtern und trocken, erklärt sich aber sofort, wenn man an diese großtheoretische Wüste zurückdenkt, die sich in den 70er Jahren dann ausbreitet und die vom Ausland als The German Staatsableitungsdiscussion belächelt wird und die ja ein eigenartiges Comeback gefeiert hat durch ein längeres Papier von Topp, glaube ich, vor ein paar Jahren. Naja, und es wird wahrscheinlich auch in Leipzig so sein, dass mal hier jemand vom Gegenstand vorbeigeschaut hat und das auch vorgetragen hat. Und das Interessante, die Staatsableitung, und das Interessante an Anjoli ist halt, dass es tatsächlich ein historisch-empirisch gesättigtes Vorgehen ist, sehr, wenn man so will, aktionsbezogen. Und das macht sozusagen natürlich ihre Begrenzung aus, aber halt auch ihren Charme und ihren Wert. Sie ist halt nicht sozusagen überzeitlich wahr, passt auf alles. Ach so, ja, jetzt habe ich natürlich noch ein bisschen die Spannung hinauszögern. Ich wollte eigentlich noch so ein bisschen aus seiner Zeit als Hochschullehrer berichten, denn tatsächlich, Johannes Anjoli hat nicht nur einfach ein Buch geschrieben, erst dann später hat er sich habilitiert, ohne eine Habilitationsschrift abgegeben zu haben. Das konnte man, das nannte sich kumulative Habilitation. Das gab so ein kleines Zeitfenster, da war das möglich. Die Unis explodierten, es wurden Massenunis, man brauchte Professoren, also hat man Leute einfach ihre Aufsätze zusammenstellen lassen und dann war man Professor. Lange her, und so hat er das auch gemacht. Seit 1972 war er Beamter auf Lebenszeit. Und es gibt, seine Frau bringt hier wirklich ganz süße, rührende Dokumente, wie er sich sozusagen einen subversiven Kleinkrieg auch mit der Verwaltung geleistet hat, weil Anjoli war natürlich politisch tätig, obwohl er das nicht durfte. Und er ist immer irgendwie davon gekommen, weil er nämlich tatsächlich seine politische Aktivität niemals vereinigt hat. Also es gab einen natürlich verbotenen Hochschullehrerstreik, an dem er mitgemacht hat. Die Kollegen wurden ausfindig gemacht, persönlich angeschrieben vom Rektor, und man bat sie also fast schon sozusagen stalinistisch um ein minutiöses Protokoll ihrer Aktivitäten während dieses Streiks, und es endete immer mit einem Disziplinarverfahren. Und Anjoli hat einfach zurückgeschrieben, ich lese den Brief jetzt nicht vor, aber es ist ein wirklich wunderbarer Brief. Ja, ich habe da natürlich dran teilgenommen. Natürlich gibt es daran nichts zu rechtfertigen. Und er ist ja doch sehr überrascht, dass sozusagen der Rektor sich gewissermaßen das in seiner Funktion als Rektor das inhaltliche Urteil über die Legitimität eines Streiks anmaßt. Gucken, vielleicht kriegen wir. Er schreibt, verblüffend finde ich es allerdings, dass Sie, also Herr Rektor, sich im Zusammenhang mit der Warnung vor dem Streik oder vor der Streikteilnahme auch epistemologisch äußern über das Verhältnis von wissenschaftlichem Erkennen und politischem Handeln und über das Wesen wissenschaftlicher Arbeit. Gewiss ist diese Ihre Stellungnahme korrekt, in sich stringent und diskussionswürdig. Nicht ganz zulässig scheint es mir aber, dass Sie Ihre persönliche Position zu Fragen der Methode und der Erkenntnis in einem amtlichen Rundschreiben veröffentlichen und ihr also eine Art öffentlich-rechtliche Weihe verleihen. Eine wissenschaftstheoretische Klärung von Amts wegen zu treffen, dürfte in unseren Gegenden und Gesellschaften zumindest unüblich sein. Anjoli ist der Einzige gewesen, der kein Disziplinarverfahren bekommen hat. Also er hat sich sozusagen mit viel Ironie und Scham durch dieses bürokratische Monstrum Universität geschleumelt, hat an sich gerissen, im Grunde genommen, entscheidende Prüfungsverfahren. Also er war sozusagen einer der Chefprüfer an der FU für Diplomstudierende und Lehramtsstudierende. Und das war tatsächlich sehr wichtig, weil sehr viele Leute nur wegen Anjoli ihren Abschluss zu verdanken haben. Das ist nicht ganz korrekt, aber das wird häufig auch vergessen. Anjoli war sehr aktiv in der Organisierung der, damals hieß das noch so, Gastarbeiter. Es gab zwischen 68 und 73 in Deutschland, Westdeutschland, Streikwellen, die hauptsächlich migrantisch geprägt waren. Am berühmtesten ist der Forststreik in Köln. Aber man sollte sich nicht auf ein Ereignis fixieren. In den meisten Fällen sind diese Streiks tatsächlich, oder sie gingen von Migrantinnen und Migranten aus. Und Anjoli war tatsächlich eine sehr wichtige Figur, Verknüpfungen herzustellen. Also er war zweisprachig, verfügte über zahlreiche Kontakte in linksradikale Basisgruppen und konnte also sehr gut die Funktion eines Postboten, wenn man so will, wahrnehmen. In seinem Nachlass, der im Amsterdamer Institut für Sozialgeschichte liegt, neben Marx, Engels, Bakunin etc., Karl Korsch, kann man diese ganzen Dokumente alle nachsehen, seine Aktivität für diese Art des migrantischen Widerstandes. Ist kaum aufgearbeitet, gab einige Bemühungen von ehemaligen Kanak-Attack-Aktivisten, aber die Bücher sind alle nicht so toll geworden. Also da bleibt noch einiges durchzuackern. Jetzt aber. Ich finde, es gibt zwei sehr, sehr schöne Zitate, die ich auch in einem Artikel zitiert habe, die ich jetzt nochmal vorlesen werde, die man über die Transformation der Demokratie stellen kann. Das eine stammt von dem Publizisten Sebastian Haffner, eigentlich einem Konservativen, aber auch einem sehr unabhängigen Geist, der damals für Konkret geschrieben hat. Nicht die Konkret von heute, das ist eine ganz andere Zeitung gewesen. Und der fasst das Buch so zusammen: keine Freiheit, die Botschaft des Buches, keine Freiheit für den, der von ihr Gebrauch macht. Und die Berliner Schriftstellerin und Philosophin Ilse Windseil, kennt man vielleicht, schreibt auch heute noch für Konkret, ist auch vor kurzem von Radio Korax interviewt worden, auch wirklich eine ganz hervorragende Autorin. Sie schreibt, als das Buch 1990 wieder veröffentlicht wurde, von dem Sayar-Verlag, Agnoli beschreibe einen Staat, in dem das Befehlen, nicht aber das Gehorchen aufgehört hat. Haffner und Bindseil bringen ein Unbehagen auf den Punkt, das die Leser bei der Lektüre der Transformation beschlichen haben muss und vielleicht immer noch beschleicht, wenn man sie sich wieder vornimmt. Agnoli beschreibt nämlich in ihr nicht die Grenzen demokratischer Politik im Kapitalismus, auch nicht ihren Verfall, vielmehr zeigt er, dass Demokratie und Parlamentarismus selber zum Problem werden. Und damit knüpft er tatsächlich, und hier sind wir wieder an einem Punkt, hier kann man sich auch von der Biografie, denke ich, lösen, an die frühe linkskommunistische, rätekommunistische Kritik, damals noch auf die Strategie der Bolschewiki bezogen, an. Man kann es auch so sagen, also wenn Agnoli tatsächlich erschossen worden wäre, es hätte jemand anderes geschrieben. Ja, man muss schon auch das Unpersönliche und das Kollektive des Wissens verteidigen, das ist schon klar. Also das Buch verdankt sich auch nicht einer genialen Eingebung. Ja, Agnoli geht von zwei, also gehen wir mal durch. Agnoli geht von zwei zentralen Widerspruchsmomenten aus. Ich zitiere jetzt ziemlich viel Agnoli. Zum einen, die ideale Verpflichtung, Herrschaft auf das Volk zurückzuführen und der reale Anspruch oligarchischer Gruppen über das Volk, wenngleich zu seinem Wohl, zu herrschen, führen schon von Anbeginn des bürgerlichen Aufstiegs zur Macht in Schwierigkeiten. Und das zweite, wieder der zweite Widerspruchsmoment, nämlich die Basis des sozioökonomischen Konflikts, wie er das nennt. Das Buch, muss man dazu sagen, ist nicht, da merkt man vielleicht, dass er auch erst spät zum Marxismus gestoßen ist, es ist nicht in einem, interessanterweise nicht in einem marxistischen Jargon geschrieben. Das ist ganz anders, da muss ich noch einen kleinen Schleifer einziehen, es ist ganz anders, wenn man sich eine andere wichtige Schrift nimmt, die ich persönlich als genauso wichtig nennen würde, nämlich die Kritik der Sozialstaatsillusion von Wolfgang Müller und Christel Neusüß, die 1970 erschienen sind. Das, was sozusagen dann auch den Auftakt dieser German Staatsableitungs-Discussion macht. Das von einem straight durchgehend marxistisch argumentierender Text. Also hier schreibt er von einem sozioökonomischen Konflikt. Das ist ein bisschen Politjargon, Politologenjargon, sagt man natürlich nicht als Marxist, aber egal. Die Basis des sozioökonomischen Konflikts, sie besteht nach wie vor in einem Widerspruch zwischen dem individuell privilegierten Herrschaftsanspruch von Eigentum, Verfügungsgewalt und Wissen auf der einen Seite und den Inhalten einer modernen Gesellschaft auf der anderen Seite, die auf Kollektivproduktion gegründet ist und die durch die potenziellen oder aktuellen Forderungen unterprivilegierter Mehrheiten in Bewegung gehalten wird. Fasst man das also zusammen oder kurzum, dann sagt er, dass jede, also auch jede reaktionäre Staatstheorie oder Politikform sich mit dem Problem oder mit dem Vorhandensein der Masse, der Massen, der Arbeiterinnen und Arbeiter auseinanderzusetzen hat. Insofern ist es auch prophetisch, weil ja diese ganzen Vorstellungen eines Neoständestaates, einer katholischen Restauration, letztendlich sich als Hirngespinste erwiesen haben. Und ich denke, darauf könnte man gleich zu sprechen kommen, ich denke, dass das auch gewissermaßen nicht das Problem oder nicht das Gefährliche ist, wenn man sich das AfD-Programm und wie es dann in Teilen meinetwegen von der CSU übernommen wird, anschaut. Also auch dort wird es keine, selbst für den, sagen wir mal, für den unwahrscheinlichen Fall, wir hätten jetzt demnächst 60% AfD oder sie hätten das gesellschaftliche Momentum auf ihrer Seite, was sie vielleicht auch tatsächlich haben. Es wird keinen Ständestaat wieder geben, auch wenn es im Programm steht, auch wenn Björn Höcke davon träumen mag. Sondern was der Fall sein wird, ich greife jetzt dem voraus, oder was ich prognostizieren würde, wäre natürlich die Schaffung prekärer Zustände für große Teile der Bevölkerung, für in erster Linie natürlich Migranten, in zweiter Linie für, ich sag mal, Arbeitsscheue, die Schaffung eines dritten, vierten, fünften Arbeitsmarktes, heißt also ungesicherter Zonen, wo dann gewissermaßen für das homogene Staatsvolk zugearbeitet wird. Ich denke, das wäre die Perspektive einer AfD-Regierung. Aber wieder zurück. Also Anjuli geht davon aus, die Masse ist da. Das Bürgertum hat seinen Kampf nur gewonnen durch das Zugeständnis der Repräsentation, also der Volksherrschaft, der Volkssouveränität. Und wie geht man damit um? Also wie schafft man es, dass dieses Spiel einem nicht sozusagen aus der Hand geschlagen wird? Das ist innerhalb der marxistischen Theorie, innerhalb der marxistischen Kritik kein neues Phänomen, sondern wird natürlich von Marx, diese Schriften sich Anjuli dann auch offensiv bezieht, zum Beispiel in den Klassenkämpfen in Frankreich im 18. Brumaire, also in den Schriften, also aufgearbeitet in den Schriften, in denen Marx sich mit dem Scheitern der 48er Revolution und im Grunde genommen mit dieser Neo-Restauration zusammensetzt. Also eine Restauration, die nur funktioniert, wenn man gewissermaßen dem Volk, ja, dem Pöbel, sagen wir Pöbel, noch das Trugbild seiner Repräsentation vorhält oder dem aufrechterhält. Ja, es geht sogar ja so weit, dass Engels in seinem politischen Testament, nämlich der Neuausgabe dieser Frankreich-Schrift 1895, tatsächlich den Parlamentarismus empfiehlt. Also tatsächlich davon ausgeht, dass es möglich ist, über die Eroberung parlamentarischer Position, also über die Eroberung der politischen Macht, den Sozialismus einzuführen. Das heißt also, dass sich die Arbeiter über die Institutionen ihrer Partei sich dermaßen in dieses System hineingekämpft haben, dass sie es von innen gewissermaßen sprengen. Das ist ein Bild, das tatsächlich Engels, sagen wir mal, skizziert, natürlich nicht dogmatisch. Er war ein sehr, sehr vorsichtiger, sehr flexibler Geist, wird häufig unterschätzt. Aber traumatisch natürlich, nämlich vor dem Hintergrund des fürchterlichen Massakers, das auf die Niederschlagung der Pariser Kommune folgte. Eine unglaubliche, für die damaligen Verhältnisse, also mitten in Europa nicht nachzuvollziehende Racheaktion der Bourgeoisie an den Aufständigen. Und das war tatsächlich so traumatisierend für die Sozialisten, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen über andere Wege der Machteroberung nachdenken. Es gibt ja auch zum Beispiel von Friedrich Engels auch die Kritik der Barrikade, sagt im Zeitalter des Langlaufgewehrs, es gibt einen speziellen Ausdruck des schnellschießenden Gewehrs, wo man nicht immer noch nachstopfen muss, sind Barrikaden, das ist ein Wahnsinn. Ja? Und man experimentiert also damit. Ne? Also so die Vorstellungen von Straßenkampf, Barrikadenkampf, isolierter Erringung der politischen Macht, das war ja die Pariser Kommune, all das ist vorbei. Also die Pariser Kommune, das hat Engels begriffen, ist nicht der Auftakt eines neuen Revolutionszyklus, sondern es ist das Ende des Alten, also das Ende von 1848, nicht das, was da 1905, 1917 kommt. Darauf muss man sich einstellen. Und er hat tatsächlich den Parlamentarismus im Blick. Engels stirbt 1895. Wenige Zeit später wird das offensichtlich nicht mehr zu verdrängen, was ich vorhin als schon im Hinblick auf Pannekoek auf das Zeitalter der Massenstreiks genannt habe. Das heißt also, man hat es mit neuen Kampfformen des Proletariats zu tun, die für damalige Verhältnisse wiederum gigantische Massen einbegreifen, die selbst organisiert sind oder die ihre Organisationsprinzipien aus den Produktionsprinzipien gewinnen und dem daran gemessen auch neue Artikulationsformen schaffen, die dann 1905 offensichtlich werden in Russland, nämlich die Räte. Da endet also, ich habe es auch in einem Jungle World Artikel geschrieben, da endet, wenn man so will, die goldene Ära des linken Parlamentarismus 1905. Und Theoretikerinnen wie Rosa Luxemburg, Henriette Roland-Holst, Holländerin oder eben Anton Pannekoek, sagen, okay, das ist, also sie greifen eigentlich diesen prophetischen Spruch von Marx auf, ne, der die Kommunia bejubelt hat, mehr in eine Wunschvorstellung bejubelt als die reale Verwaltung der Kommunen, wo er sagte, das ist die endlich gefundene Form der Arbeiterregierung. Und das ist aber viel realistischer, diesen Jubel auf die Räte anzuwenden. So entsteht dann die linksradikale Sozialdemokratiekritik, wo dann auch der Lenin noch mitschwimmt, eigentlich hat eine gewisse Sonderrolle, Trotzki sowieso. Und was dann später ab 1920 dann zerfällt in Bolschewismus, Rätekommunismus, Linkskommunismus auf der anderen Seite. Jetzt sind wir wieder ein bisschen weggekommen. Das alles, ich habe das jetzt ausgeführt, weil ich finde, dass das gewissermaßen der historische Resonanzraum ist, der uns interessiert. Anjolis historischer Resonanzraum war, wie gesagt, ein anderer. Der kommt aus Verfassungsdiskussionen der BRD, der hat sich am Katholizismus abgearbeitet. Ja, wie geht das nun zusammen? Also, wie funktioniert das? Die Massen sind da, sie wollen repräsentiert werden, man gesteht ihnen auch diese Repräsentation zu. Und andererseits aber darf es aber nicht zu diesen Überschwappen kommen. Ne, was also Engels noch erhoffte 1895. Wir haben die politische Macht und dann können wir uns auch den ganzen Laden unter den Nagel reißen. Anjoli schreibt von der politischen Kopplung der widerstreitenden Pole im Verfassungsstaat. Die parlamentarische Demokratie muss in der Lage sein, und muss sich ganz darauf ausrichten, disziplinierend in den Widerspruch eingreifen. Also beides. Anerkennung des Widerspruchs, Berücksichtigung der Massen, des Pöbels, der Arbeiter, der Bevölkerung und gleichzeitig aber auch ihre Disziplinierung, ihre Kontrolle, ihre Beherrschbarmachung, wenn man so will. Diesen Doppelmove, sage ich mal, ne? Dafür findet er dann das Wort der Involution. Also nicht, das ist mehr als nur eine Reaktion, also im Sinne von, okay, wir schrauben die politischen Rechte wieder zurück, sondern Involution meint die Rückbildung demokratischer Prinzipien auf ihrer eigenen Grundlage, in ihrem eigenen Vokabular, in ihrem eigenen Diskurs, in ihrer eigenen Form. Sozusagen eine negative Evolution. Und er schreibt deshalb auch, in den parlamentarisch regierten Ländern wird die Involution allgemein dadurch gekennzeichnet, dass sie sich nicht gegen die alten Verfassungsnormen und Formen durchsetzen will, sondern tendenziell sich ihrer zu bedienen versucht. Und weiter, die westliche Gesellschaft weist ihren demokratischen Charakter. Und das heißt, die Grundlage der geschichtlichen Rechtfertigung des Kapitalismus gegenüber allen Revolutionsbestrebungen. Also ja, Revolution ist super, aber wir hatten sie ja schon. Wir brauchen nicht noch eine. Das Ende der Geschichte ist gekommen. Die westliche Gesellschaft weist ihren demokratischen Charakter an den Normen und Organen des organisierenden Staates nach und eben nicht mehr am Prozess ihrer Produktionsweise. Und dann sagt er zum Beispiel noch zwei Sachen, die für die heutige Situation, Stichwort Hamburg, G20 und die Folgen, wichtig und interessant sind. Er bezieht sich allerdings damals auf das Verbot der Kommunistischen Partei in Deutschland. Er sagt 1956, dass die Kommunistische Partei in Deutschland verboten wurde und verfolgt wird, hat eine praktisch verfassungsändernde Wirkung, auch wenn das Verbot im Sinne und zur Sicherung des Grundgesetzes ausgesprochen wurde. Und weiter, allen Verfassungsbeteuerungen zum Trotz wird die Involution beschleunigt, wenn die repressive Praxis selbst zur Idealnorm einer demokratischen Ordnung erhoben wird. Das heißt also, dass die Zunahme der Repression, wie sie mit Sicherheit in Folge von Hamburg weiter ausprobiert wird, sehr wohl eine Auswirkung hat auf die Demokratie oder das demokratische Gemeinwesen, obwohl sie natürlich ausgegeben wird, dass sie nur zum Schutz derselben angewandt wird. Die innerbetriebliche und wichtig für die Studenten damals war, folgender Satz, in dem sie sich wieder erkannt haben, die innerbetriebliche Ruhe und Zufriedenheit genügen nicht, wenn aus der Gesellschaft, etwa durch die Tätigkeit von Gewerkschaften oder auch Parteien, Unruhe und Kampf in die Betriebe hineingetragen werden. Ja, das war natürlich das Aufmerksignal für die APO. Am 2. Juni 1967 wurde auf den Berliner Straßen diese Unheimlichkeit, die also Anjoli so skizziert hat, handgreiflich. In kaltblütiger Bürgerkriegstaktik sprengte die Polizei die Demonstration gegen den Scharbesuch und überzog die desorganisierten Studenten mit einer Knüppelorgie. Dass es mit Benno Ohnesorg einen Toten gab, erschien als fatale Konsequenz dieser Polizeigewalt. Ihr folgte die Hetze der Springerpresse gegen das Feindbild linker Student. Illusionen über einen prinzipiell offenen, im Grunde friedfertigen Staat dürften den Demonstranten gründlich ausgetrieben worden sein. Ein paar Monate danach erschien eben Anjolis Demokratie- und Parlamentarismus-Analyse. Und seine Analyse der, achso, jetzt kommt hier noch eine Passage zu Peter Brückner, die lasse ich jetzt außen vor. Wer aber vor dieser Folie der Ereignisse des 2. Junis Anjolis Text las, dem wurden die Begriffe, die Anjoli lieferte, also die Involution, Frieden als Unterordnung, Reduktion des Antagonismus auf Pluralismus, Integration zu Waffen. Der spricht ja zu uns. Die Fundamentalopposition, die Anjoli einfordert, sind doch wir. Darin liegt die historische Bedeutung des Textes, die ihn auf gleiche Stufe stellt mit Marcuse, der eindimensionale Mensch. Im entscheidenden Moment lieferte jemand die richtigen Begriffe, die diesen Moment zu verstehen helfen. Eben, Sozialstaat und Repression, Wohlstand und der 2. Juni gehören nach Anjoli zusammen. Wenn man also den als ersten abstrakten Satz setzt, dass der Verfassungsstaat, also der bürgerliche Staat, an den Zweck gebunden ist, die Eigentumsverhältnisse und damit die Privilegien der bürgerlichen Klasse zu garantieren, also die soziale Macht dieser Klasse zu sichern. Wenn man davon ausgeht, dann stellt sich natürlich die Frage, gut, abstrakt mag das richtig sein, aber wir erleben es ja tatsächlich auf der Oberfläche dieses Staates oder dieser Gesellschaft ganz anders. Denn diese funktionelle Abhängigkeit des Staates verschwindet hinter seinem Auftreten als Verkörperung der Volkssouveränität. Er repräsentiert also ein allgemeines Prinzip. Entscheidend dabei ist, dieses allgemeine Prinzip, das sich im 20. Jahrhundert auch in einem Wahlrecht, das das Klassenwahlrecht abschafft, niederschlägt, widerspricht der funktionellen Abhängigkeit. Es ist geeignet, sie in Frage zu stellen. Es ist jetzt sozusagen der Moment von Engels. Wie wird diese Spannung gelöst? Eben im Sinne der Transformation. Also wie wird im Sinne von Anjolis Transformationsvorstellung diese Spannung gelöst? A, indem der Staat das allgemeine Prinzip der Volkssouveränität verkörpert und den bislang ausgeschlossenen Zutritt ins Reich der Repräsentation verschafft, transportiert er Staatsbürgerbewusstsein bis in die untersten Klassen hinab. Das ist eine Integrationsleistung par excellence. Man muss sich das so vorstellen. Der britische Premier, ganz berühmter britischer Premier 19. Jahrhundert, Benjamin Disraeli, hat einen Roman geschrieben über die Two Nations. Und das war das Lebensgefühl, dass sich auf dem Staatsgebiet Großbritanniens zwei Nationen bewegen, die nichts miteinander zu tun haben, nämlich die Nation der Bürger und die Nation des Pöbels. Das ist eine sozusagen außerhalb der Politik, außerhalb des Wohlstands, lebende, vegetierende, ja, tatsächlich sowas wie Menschenrasse. Es hatte, also hier gibt es tatsächlich auch einen Übergang vom Klassen- zum Rassenbegriff. Damit auch zur Entstehung des neuzeitlichen Rassismus, wieder ein anderes Thema. Vom Staat, also wenn aber gewissermaßen durch das Repräsentationsprinzip diese Integrationsleistung erbracht wird, also im Grunde genommen die Grenze zwischen den Two Nations aufgelöst wird, dann findet eine interessante Verkehrung statt. Dann ist sozusagen der Staat der Wahrer des Gemeinwohls, somit also auch der Adressat sozialer Klassenbedürfnisse. Zum Beispiel kann man jetzt von dem Staat sowas wie Verteilungsgerechtigkeit erwarten. Das alles ist kein geradliniger Prozess, schon klar, sondern entsteht aus einer langen Kette von Verwicklungen und auch von Klassenkämpfen. Die Klassenkämpfe um das gleiche Wahlrecht waren Bestandteil aller, die Kämpfe um das gleiche Wahlrecht waren Bestandteil aller Klassenkämpfe von, sagen wir mal, 1848 oder in England sogar noch ein bisschen früher, eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg. Es ist also eine widersprüchliche Befriedung als Befriedung des Widerspruchs. Man muss das sich wirklich klar machen. Es gibt für die Bourgeoisie keine politische Garantie ihrer sozialen Macht mehr. Das ist auch sozusagen heute unverändert. Aber eben das erweist sich als ihr größter Triumph. Weil jetzt nämlich die Konflikte politisch an den Staat adressiert werden und damit immer schon die Fiktion eines eigentlich existierenden Gemeinwohls unterworfen sind. Und hier kann man dann, und hier kommt man dann zum zentralen Begriff der Involution. Die formale Ausweitung der Freiheitsrechte geht mit ihrer verfahrens- und verwaltungstechnischen und kamoufliert dadurch inhaltlichen Einschränkungen einher. An dieser zentralen Stelle zitiert Agnoli Marx aus eben den Klassenkämpfen in Frankreich. Das ist ein MEW Band 7. Die Klassen, deren gesellschaftliche Sklaverei sie verewigen soll, Proletariat, Bauern, Kleinbürger, setzt sie durch das allgemeine Stimmrecht in Besitz der politischen Macht. Und der Klasse, deren alte gesellschaftliche Macht sie sanktionierte, der Bourgeoisie, entzieht sie die politischen Garantien dieser Macht. Sie zwängt ihre politische Herrschaft in demokratische Bedingungen, jeden Augenblick den feindlichen Klassen zum Sieg verhelfen und die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft selbst in Frage stellen. Von den einen verlangt sie, die Demokratie, dass sie von der politischen Emanzipation nicht zur sozialen fort und von den anderen, dass sie von der sozialen Restauration nicht zur politischen zurückgehen. So. Das ist also sozusagen der Grundmechanismus, auf dessen Basis oder mit dessen Hilfe dann Agnoli die weiteren Elemente, und dann wird es dann sehr konkret, gewissermaßen durchgeht. Also gut, wir gehen davon aus, es gibt den Einfluss oder es gibt die Möglichkeit, die politische Macht zu erringen. Sie ist aber radikal getrennt von der sozialen Macht. Wie kann diese Trennung von politischer und sozialer Macht aufrechterhalten werden? In den nächsten Stufen der Transformation der Demokratie wird das gewissermaßen durchdekliniert. Der wichtigste Satz ist, wenn man so will, aus Antagonismus wird Pluralismus. Das heißt also, die sozialen Konflikte werden in politische aufgelöst. Eigentlich sind es keine politischen. Also ich würde am Ende gerne noch zu einer Art Verteidigung des Begriffs der Politik kommen. Anjuli hat zwar auch immer von der Antipolitik geredet und von der Kritik der Politik, er ist letztendlich aber auch nie wirklich aus der Haut des Politologen herausgekommen. Vielleicht muss er das auch gar nicht. Aber also wenn ich jetzt sage, die Übersetzung von sozialen Konflikten in politischen, dann ist damit immer ein ganz spezieller politischer Begriff gemeint, auf dem ich vielleicht am Ende, da hilft übrigens dann jemand wie Adam Smith weiter, vielleicht am Ende noch kommen kann. Also, gesucht wurde, Anjuli jetzt im Wortlaut, gesucht wurde nach Methoden, die mit dem geringsten, möglichst unmerklichen Repressionsgrad die höchste Ausnutzung des Profitmechanismus sichern. Der gesellschaftliche Antagonismus bedroht bestehende Zustände in dem Maße, in dem er seine bloß gesellschaftliche Qualität abstreift und in einen politischen Konflikt, in einen Kampf um öffentliche Herrschaft umschlägt. Die zufriedenstellende Verteilung produzierter Güter, die Bildung eines Konsumentengefühls und die daraus resultierende Orientierung des gesellschaftlichen Bewusstseins an der Distribution entwickeln auch eine andere Seite, den sogenannten Pluralismus, der wohl die wesentliche Grundlage einer Befriedungspolitik liefert. Das ist interessant. Der Produktionsprozess oder die Auseinandersetzung mit den sag ich mal, Herrschaftsbeziehungen, die sich im Produktionsprozess herausbilden, ist nicht das zentrale Thema von Anjuli und es ist auch eine gewisse Schwäche seines Buches oder seiner Schrift. Aber man merkt, es spielt die ganze Zeit oder es tönt gewissermaßen die ganze Zeit im Hintergrund und ist eigentlich auch vor diesem Hintergrund nicht wirklich zu verstehen. Also nur vor diesem Hintergrund eigentlich zu verstehen und wenn man ihn ausblendet, nicht zu verstehen. Wichtig ist oder interessant ist, und hier kommt der Punkt, wo dann Leute wie dann Rainer Blasius oder Wolfgang Krauser oder Götz Ali ihm einen Strick drehen wollen, dass er das ganz klar sieht, dass das alles auf den Ergebnissen des Faschismus, auf den Resultaten des Faschismus aufbaut. Er schreibt, die plural gleichförmige Fassung findet sich eher, wohlgemerkt, nicht in der Ausübung der Herrschaft, sondern in der gesellschaftlichen Funktion, im faschistischen Einheitsparteitypus vorgebildet. Der also auch keine Antagonismen mehr kannte, sondern im Grunde genommen nur das Auftreten ja, verschiedener Stände. Der Arbeitsmann kommt zu seinem Recht, der Händler, der Mittelstand kommt zu seinem Recht, ne, die großen Industriellen und alle verbünden sich gegen den Volksfeind. Gut. Darauf baut die moderne Transformation der Demokratie auf. Und er sagt denn auch ganz klar, geschichtliche Aufgabe des Faschismus war es, als erstes die Proletarietät zu überwinden, ohne den Kapitalismus anzutasten. Also die Vorstellung, es gäbe auf einem Staatsgebiet unversöhnlich gegenüberstehende Klassen, das meint er mit Proletarietät, das zu überwinden, ohne tatsächlich die Grundlagen dieses Antagonismus anzutasten. Es gibt dieses sehr schöne Zitat von Walter Benjamin, wo er darüber spricht, dass der Faschismus den Massen zu ihrem Ausdruck verhilft, aber nicht zu ihrem Recht. Das Ergebnis ist dann der autoritäre Staat. Der präfaschistisch-liberale Ruf nach dem starken Staat wiederholt sich postfaschistisch-neoliberal und präzisiert sich in der Bereitschaft der Privilegierten, selbst Opfer zu bringen und sich Beschneidungen aufzuerlegen, wenn dadurch die Freiheit besser geschützt werden kann. So werden Teile der eigenen Verfügungsgewalt über die Produktion staatlichen Behörden übertragen. Der Anspruch des Staates zum Schutz des Ganzen, Disziplinierungs- und Disziplinarmaßnahmen gegen einzelne Volksteile, also gegen die abhängigen Massen zu ergreifen, ergibt sich aus der gleichen Kompetenz, das Geschäft des sozialen Ausgleichs zu besorgen. Und schließlich, der alte liberale Staat, der sich wenig um Sozialsicherung, Rentenwesen und Arbeitsmarktordnung kümmerte, kannte nur den nackten Armee- und Polizeieinsatz gegen die streikenden Arbeiter. Das ist ungefähr so der Standpunkt von Adam Smith. Kommen wir gleich zu. Der heutige politische Staat darf den Notstand auf alle Bereiche ausdehnen, deren Regelung ihm gesellschaftlich übereignet worden ist. Deshalb zerstört seine Praxis die alte liberale Formel von der Trennung von Staat und Gesellschaft. Zentral also, der Notstand wird ausgerufen, um den Wohlstand zu retten. Das heißt also, was ich am Anfang gesagt habe, innerhalb dieser dialektischen Kette. Wichtig oder zentral ist die Trennung von politischer und sozialer Macht. Die wird, wenn man sie konsequent durchführt von Seiten der Bourgeoisie, selber zerfressen. Das ist das Interessante, das ist sozusagen eine Art negative Dialektik, denn um sozusagen ihr Überleben als Klasse zu sichern, muss sie sich ein Stück weit selber enteignen, selber dem autoritären Staat unterwerfen. So, jetzt käme jetzt würde ich mich tatsächlich von Agnoli etwas wegbewegen. Es käme eine längere Passage zu Adam Smith und dann zu dem Begriff der politischen Mitte und zu dem sozusagen metaphysischen Untergang der Politik. Wir können aber auch hier einen Schnitt machen und wenn es irgendwie jetzt Fragen oder Einwürfe oder Anmerkungen, Ergänzungen gibt, die gerne vorbringen und weiter diskutieren. Und wir können dann gucken, ob ich dann auf diesen zweiten Teil dann noch ausführlich eingehe. Gibt es? Da kann man, glaube ich, auch einfach was sagen. Das sind nicht so viele Leute hier. Braucht man, glaube ich, auch kein Mikrofon. Aber gut. Dass der bürgerliche Staat ein Klassenstaat ist, keiner hat das vielleicht so früh, so klar ausgedrückt wie Adam Smith. Also ein Großteil der quälend grüblerischen, marxistischen Staatsdiskussionen verdampft vor dieser Klarheit des großen Schotten. Und seine Einsicht oder seine Aussage stammt aus einer staatsrechtlichen Vorlesung, die der Universalgelehrte in den 1760er Jahren in Glasgow gehalten hat. Marx konnte die nicht kennen, die sind erst Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlicht worden. Da sagt zum Beispiel Adam Smith, Gesetze, ich übersetze meine eigene Übersetzung, Gesetze und Regierungen können in diesem und jedem Fall als eine Vereinigung der Reichen betrachtet werden, um die Armen zu unterdrücken und die Ungleichheit der Güter zu bewahren, die ansonsten bald durch die Angriffe der Armen zerstört würden, die, wenn sie nicht von der Regierung behindert würden, die anderen bald durch offene Gewalt auf eine Gleichheit mit sich selbst reduzieren würde. Und weiter, die Regierung und die Gesetze hindern die Armen daran, sich den Reichtum durch Gewalt anzueignen, die sie sonst auf die Reichen ausüben würden. Gewalt. Sie sagen ihnen, dass sie entweder arm bleiben oder den Reichtum auf die gleiche Weise erwerben müssen, wie sie es, also die Reichen, getan haben. Adam Smith leitet sozusagen, wenn wir den Begriff benutzen wollen, leitet den Staat ab aus dem permanenten Klassenkampf. 4 Jahre später, also das hat er 1772, 1763 gesagt, 4 Jahre später wiederholt er es im Prinzip, also es war jetzt nicht nur sozusagen eine marginale Stelle in einem größeren Vorlesungskonvolut, sind schon zentrale Passagen. Solange es Eigentum gibt, kann es keine Regierung geben, deren Ziel es nicht ist, Reichtum zu sichern und die Reichen vor den Armen zu schützen. Heutzutage müsste sich Smith anhören, dass er den Staat auf eine Repressions- und Bürgerkriegsmaschine verkürzt. Wäre aber der Klassenstaat reine Repression? Aber naja gut, was anders aber ist die Sicherung des großen Eigentums vor den Begehrlichkeiten der Subaltern? Ihm wäre keine große Lebensdauer vergönnt. Er befände sich in einem permanenten Bürgerkrieg und könnte andere Aufgaben, zum Beispiel die Verteidigung der Nation, vor äußeren Feinden gar nicht wahrnehmen. Die Tatsache, dass der Staat scheinbar reale oder real scheinbare klassenübergreifende Aufgaben wahrnimmt, das ist zum Beispiel Bau von Straßen, andere Infrastrukturprojekte, Regelung der Erziehung, Gesundheit etc., verträgt sich ja wohl schlecht mit der reinen oder primären Repressionsfunktion. Naja, andersherum wird es auch nicht besser, wenn man an die Herrscharen von Marxisten denkt, die auf die sogenannte Klassenneutralität des Staates hereingefallen sind und ja auch immer noch hereinfallen, wenn man es so höflich ausdrücken möchte. Sei es, dass sie den Staat unbedingt gegen das Kapital verteidigen, heute spricht man dann eher von einem Nationalstaat, oder aber ihn als Hebel für den Sozialismus einsetzen wollen. Das ist also alles die sozialdemokratische, drittweltromantische oder auch stalino-leninistische Sichtweise und wird übrigens heute am avanciertesten von Wolfgang Streeck vertreten. Smith ist allerdings weit davon entfernt, wenn man so will, einer proto-anarchistischen Staatskritik das Wort zu reden. Also er sagt ja an einer Stelle, er sagt es ja, das ist sozusagen die interessante Abweichung von der reinen Repression. Sie sagen ihm, dass sie entweder arm bleiben oder den Reichtum auf die gleiche Weise erwerben müssen, wie sie, also wie die Reichen es getan haben. Aha. Er impliziert, dass der Staat den Anschein der Möglichkeit schafft, auch die Armen könnten es schaffen. Weitergedacht, der Staat garantiert all seinen Staatsbürgern den Verfolg ihrer Interessen, auf Grundlage aber natürlich der bestehenden Einkommensordnung, der sich ja wiederum der Staat verdankt. Aus dieser garantierten Egalität bezieht er seine Legitimität. So. Umgekehrt ist die bestehende Eigentumsordnung, die die Menschen aus unmittelbarer Naturnot, also Naturbindung, befreit hat und sie in den Stand versetzt, weitergehende Interessen als die des bloßen Überlebens zu entdecken und verwirklichen zu wollen. So entsteht ein politisches Perpetuum mobile. Die Armen, Smith kannte noch keine Proleten, sind zwar vom spezifischen Eigentum der Reichen ausgeschlossen, was ihre Armut bedingt, gleichzeitig garantiert ihnen aber der Staat ebenfalls das Streben nach Glück und Reichtum und damit die Möglichkeit, etwas in ihrer Armut zu ändern, soweit die Ideologie. Smiths Verdienst besteht darin, auszusprechen, dass diese Ideologie niemals so tief reicht, wie das Gewaltverhältnis, das zum Ausschluss der Armen vorangeht und dauerhaft umwandelt. Wehe nämlich, die Armen finden sich einmal nicht mit den staatlich eingeräumten Möglichkeiten des Glückstrebens ab. Hundert Jahre später schreibt Marx, das ist eine zentrale Stelle zum Verständnis der marxistischen Staatskritik, weil er nämlich hier den spezifischen Bezug zwischen Produktionsformen und Staatsformen deutlich macht, weil er den Fingern zeigt, dass man davon ausgehen muss. Die spezifische ökonomische Form, in der unbezahlte Mehrarbeit aus den unmittelbaren Produzenten ausgepumpt wird, bestimmt das Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnis, wie es, und das ist jetzt entscheidend, unmittelbar aus der Produktion selbst hervorwächst und seinerseits bestimmend auf sie zurückwirkt. Hierauf aber gründet sich die ganze Gestaltung des Ökonomischen aus den Produktionsverhältnissen selbst hervorwachsenden Gemeinwesens und damit zugleich seine spezifische politische Gestalt. Es ist jedes Mal das unmittelbare Verhältnis der Eigentümer, der Produktionsbedingungen zum unmittelbaren Produzenten, ein Verhältnis, dessen jedesmalige Form stets naturgemäß einer bestimmten Entwicklungsstufe der Art und Weise der Arbeit und daher ihrer gesellschaftlichen Produktivkraft entspricht, worin wir das innerste Geheimnis, die verborgene Grundlage der ganzen gesellschaftlichen Konstruktion und daher auch der politischen Form der Souveränitäts- und Abhängigkeitsverhältnisses, kurz der jedesmaligen spezifischen Staatsform, finden. Es ist entscheidend, von diesem Verhältnis auszugehen, auch wenn dieses Verhältnis nicht unmittelbar in dem das gesellschaftlich allgemeine verkörpernden Staat erscheint. Gerade weil dieses Verhältnis antagonistisch ist, und das heißt auf Dauer unverträglich, krisenhaft, katastrophisch, kann es sich politisch nicht als ebenso antagonistisch ausdrücken. Erst vor dem Hintergrund einer politischen Gleichheit kann sich reale, also ökonomische Ungleichheit vollziehen. Es ist Unfreiheit ausgedrückt in Formen der Freiheit. Die Produzenten müssen austauschen, um ihre Existenzmittel zu erhalten. Die Eigentümer der Produktionsmittel müssen austauschen, um sich das gesellschaftliche Mehrprodukt anzueignen. Die Form, in der sich diese Austauschbeziehungen vermitteln, ist Freiheit und Gleichheit. Was ihnen zugrunde liegt, sind Ungleichheit und Ausbeutung in der Produktion. Die Klassenbeziehungen nehmen Rechtsformen an, die im Gegensatz zu früheren unmittelbaren Gewaltbeziehungen, Sklaverei und Feudalismus stehen. Die Essenz ist der indirekten Mehrwertaneignung vermittelt über den freien und gleichen Äquivalenttausch entsprechend indirekte Herrschaftsbeziehungen, die sich über rituelle Zustimmungen, also Wahlen, zu nicht persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen vollziehen. Das ist im Grunde genommen die Transformation der Demokratie. Es ist dies keine Analogiebeziehung. Bereits im Produktionsprozess ist bekanntermaßen der Arbeiter, die Arbeiterin als mündiges Subjekt gesetzt, das mit Willen und Bewusstsein seine Arbeitskraft für einen bestimmten Zeitraum abtritt.